Zur Gratulation zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 von Südkorea gaben am 4. Juli die Gruppe für Solidarität mit der TVJK und die Südideologie-Studiengruppe Moskau in Russland jeweils eine Erklärung und die Italien-TVJK-Freundschafts- und Solidaritätsgesellschaft und die italienische Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea eine gemeinsame Erklärung ab.